Ja, weil man die Farbe des Blutes nicht vergisst, ist es so rot, so tiefrot. Über die Entfernung der Jahre hinweg wiederholt unser Freund Jason dies wie ein Echo. Das rote Blut des Roten Ritters, das Blut der Sippe. In dieser Episode erfüllt sich beinahe am Anfang die alchemistische Etappe, genannt Rubedo. Die Nigredo und die Albedo sind vom Vater Parzivals verwirklicht worden, als er zuerst Belakane, die schwarze, ehelichte und danach Herzeloide, die weiße. Man sieht, dass das Opus Alchemicum mehr noch als das Werk eines Individuums, das einer Sippe, eines ganzen Familienhauses ist, so dass die Mühe eines Vorfahren bei einem fernen Nachkommen, bei einem Spross jener eingeweihten Familie Früchte tragen kann. Die Familie der Eumolpiden, der Pandavas, der Kauravas, der Asen, der Vanen. Die Kaste der Brahmanen, die Sippe des Gral. In den Kapiteln »Die Anden« und »Das Haus der Familie« meines Buches »El Ella« beziehe ich mich auf dasselbe. Nun ist Parzival rot gekleidet, mit einer Rüstung und einem Schwert in roter Farbe. Es ist dies die Materie Vraya, auf die wir uns bereits bezogen haben in diesem Buch. Eine unsterbliche Materie. In Wahrheit entspricht sie der Materialisierung des Astralkörpers, dem Gebrauch der Tarnkappe Siegfrieds, die ihn unsichtbar macht. Es ist auch die Tunika von Neo und der Umhang von Repanse de Choye. Die rote Rüstung von Ita, der polaren Tafelrunde des König Arthur. Es wäre gerecht zu klären, dass, wenn dieser tiefe hermetische und esoterische Sinn dem Parzival von Wolfram von Eschenbach zugeschrieben wird, wir seinem Autor nicht bewusst etwas zuschreiben können, das er nie mit solch klarer Kenntnis dessen, was er tat, erstrebt hat. Es ist möglich, dass es so gewesen sein mag, dass er nichts gewusst hat. Aber wir glauben das nicht, weil es sich um einen Germanen handelt. Und wenn es so geschehen konnte, dann entkräftet es nicht unsere Auslegung. In den Jahrhunderten des 12. und 13. hat ein besonderer Geist jenen Autoren die Legenden des Gral telepathisch übermittelt, wie es den Erbauern von Kathedralen unter den Befehlen der Templer und Teutonenritter geschehen. Unter anderem auch bei den Schriften der Nibelungen und Tristan und Isolde. Wenn ihre Autoren sich nicht ganz bewusst waren dessen, was sie verwirklichten, dann soll das nicht heißen, dass man dort nicht eine Lehre und ein aus der Ewigkeit gekommenes Mysterium eingeführt hat. Und die Tatsache, dass es so gewesen sein könnte, macht alles noch tiefer. Die Arbeit, jene dort gedruckte Botschaft einzuholen, noch eiliger, damit einer von uns noch die Rettung und den Ausgang finden kann, damit das goldene Band nicht reißt. Im 12. Jahrhundert hörte die heilige Sprache der Runen auf, eine scheinbare Gültigkeit zu haben, sogar in hermetischen Kreisen. Sie ist unbekannt, mit Ausnahme unter den Juden, die alles Mögliche unternehmen, damit die Arier sie vergessen, während ihnen der Gebrauch derselben aus Gründen des Blutes untersagt ist. Es erscheint daher weder eine Kenntnis noch ein sichtbarer Gebrauch der Runen unter den Troubadouren, den Minnesängern, den Templern, noch am Hofe der Hohen Staufen. Ich sage sichtbar, denn die Symbolik ist an der Oberfläche abgewichen zu den vororientalischen Religionen unter dem Einfluss des militanten jüdischen Christentums. Es ist auch bemerkenswert, dass weder Otto Rahn in seinem Kreuzzug gegen den Gral noch Julius Evola in seinem »Das Mysterium des Gral« die Runen nicht erwähnen, obwohl sie angeben, bis zu den nordpolaren Quellen zurückgegriffen zu haben. Die Katharer zum Beispiel machten in ihrer Darstellung des Kreuzes wie die eines Mannes mit zum Himmel gerichteten offenen Armen von der Mahnrune Gebrauch. Und dies aus Gründen der westgotischen Vorfahren und des ursprünglichen nordischen Einflusses, wie Rahn entdeckt hatte. Aber vocatus atque non vocatus runa aderit. Gerufen oder nicht gerufen, die Rune erscheint. Und dort ist er, der Schlüssel, der uns gestattet, die enge Tür des Gralsmysteriums zu öffnen. Die Episode des Todes des Roten Ritters zeigt uns außerdem das Nichtvorhandensein eines katharischen Einflusses im allgemeinen Geist des Werkes. Parzival ist ein kriegerischer Held, der sich mit der Waffe in der Hand die Unsterblichkeit erobert. Mit der Ehre und Treue des Kriegers. Auf dieses Thema werden wir zurückkommen müssen. Die Einweihung Parzivals ist die eines fahrenden Ritters, eines Kriegers des Ordens des Schildes, wie er hier heißt. Deswegen ist sie früher und geht weiter zurück als die Einweihung der westlichen Troubadoure und der Königreiche der Liebe, die nur poetischen und mystischen, der Fedele de Amore, Dantes übersteigend. Es ist die der ersten Minnesänger, der edlen Herren des Ordens der Krieger Wotans. Die Einweihung der Tafelrunde des polaren Königs Arktos, die Einweihung des Grals. Wir werden uns später gründlich mit diesem Thema befassen. Schon in El Ella, Buch der magischen Liebe, sagt der Troubadour: Herr, deine Liebesgeschichte ist nicht die unsrige, sie ist geheim und viel älter. Es ist die Legende der Liebe ohne Liebe, die in der Sintflut unterging. Es ist mir nur gegeben, sie zu erahnen. In unseren Geschichten gibt es keine Ritter, sondern einen Plebejer und eine Königin. Aber seine schlafende Dame ist eine Königin, die durch die Zeiten reist und ihresgleichen liebt, einen König. Genauso geschieht es im Parzival und in den Legenden des Zyklus des Gral. Es ist eine aristokratische Einweihung. Der Tod des Roten Ritters entspricht dem mystischen Mord, die im Sturm genommene Unsterblichkeit. Es ist die Einweihung der Helden, die des Herakles, Ulysses, des Prometheus, des Jason.